lausche die Bibel, die heilige Bibel, suche den Heiland Tag und Nacht, ring um die Kenntnis wahrer Lehre, merk, was das heilige Wort dir sagt. Such in der Schrift, der Herr befiehlt es, bitte von ihm für dich und mich. Klopf an die offene Tür der Gnade, Gott beut Vergebung williglich. Forsche die Bibel, die heilige Bibel, nimm ja den Weg des Heils in Acht, bis wir die goldene Stadt erreichen, glaub, was der Herr in Worte sagt. Such in der Schrift, der Herr befiehlt es, bitte von ihm für dich und mich. Klopf an die offene Tür der Gnade, Gott beut Vergebung williglich. Forsche die Bibel, die heilige Bibel, so wirst du stark durch Gottes Macht. Dann für Verirrte lieben zum Heiland, tu, was die heilige Bibel sagt. Such in der Schrift, der Herr befiehlt es, bitte von ihm für dich und mich. Klopf an die offene Tür der Gnade, Gott beut Vergebung williglich.